Ich schwöre bei Gott, diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbedingt Gehorsam leisten. Und als tapferer Soldat, bereit sein will, jederzeit, für diesen Eid, mein Leben einzusetzen. Nachdem wir so unseren neuen Führer und den Eid unserer Treue belohnt haben, bekräftigen wir dies in dem alten Soldatenrufe, der Führer des Volkes und Reichs, der Volk.